نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter, inshallah, mit der Erklärung von Riyad Salihin. Wir sind bei Hadith 194 nach Verzeichnis. Und in der deutschen Verzeichnis, das ist Hadith 189. An Umm al-Mu'minin, Umm al-Hakam, Zainab bint Jahshin, radiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعة أو فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعه والإبهام والتي تليها وقلت يا رسول الله أنهلك أو أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث الحديث عند البخاري ومسلم. هذا الحديث نقلته أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها محمر الوجه فزع يعني عنده خوف ويقول لا إله إلا الله تحقيقا للتوحيد لأن التوحيد هو الأساس والقاعدة التي يبنى عليها الإسلام وهو الثبات الذي عنده لا إله إلا الله صحيحة يبقى ثابتا على الحق. فقال ويل للعرب من شد قد اقترب. هل الشر هو فقط على العرب؟ لا، وإنما هذه من صيغة الغالب، يعني هذا في الغالب، لأن غالب الناس الذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام آنذاك هم من العرب. قال ويل للعرب من شر قد اقترب، ليس المعنى أنه فقط للعرب، وإنما هذا الباب الغالب، لأن الإسلام حمل لواءه آنذاك العرب. أما قولوا لا إله الله ويل للعرب من شر ويل، الويل هو بارك الله فيكم الإنسان لما يكون خائف يقول ويلي من هذا الأمر، فهذه كلمة تقال وفيها معنى الفزع والخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هناك شر سيأتي. ما هو هذا الشر؟ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. أما يأجوج ومأجوج فهما قبيلتان من الترك، من الترك أي ليس من الأتراك، ليس من اليوم اللي يسمى الأتراك، وأنا من الترك، هي من قبائل الأناضول من هناك، الله أعلم يقال هكذا. وهؤلاء يأجوج ومأجوج قبيلتان، وقصة يأجوج ومأجوج موجودة في سورة الكهف. سورة الكهف مع ذي القرنين. ذو القرنين كان ملكا، وهذا الملك كان يجوب في الدنيا، فوصل إلى منطقة فيها سد أو منطقة بين النهرين، فالناس الذين كانوا هناك قالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم بينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فذو القرنين أتى وشعل نار وأذاب الحديد فيها وبنى سدا حتى ما يصل يأجوج ومأجوج للآخرين ويفسدون في الأرض. ويأجوج ومأجوج يحاولون، يعني هؤلاء الأقوام أو القبيلتان تحاولان الخروج من هذا الردم، من هذا السد، وكل يوم يحاول فتح شيء. ابني إذا تعبان قم اطلع البيت، لا ما تنام بالدرس وبدل الجلسة تبعك. يعني ما اجلس إذا ما فيك اطلع نام. طيب ف ياجوج وماجوج هاتان القبيلتان تحاولان فتح الردم، يعني فتح هذا السد واختراقه، فاحفرون كل يوم، يحفروا حتى يصلوا يتعبوا، فيقول نكمل غدا، وفي اليوم المشهود سيقول نكمل غدا إن شاء الله، فيفتحوا ويخرجوا إلى الناس ولا قبل لأحد بهم، يعني ما يستطيع أحد يقاومهم، فسيقتلوا وسيفسدوا في الأرض فسادا شديدا، حتى أنهم يصلوا إلى بحيرة طبرية فيشرب أولها منها فلا يجد فيشرب أولهم عفوا منها فلا يجد آخرهم ماء. ويقول غلبنا أهل الأرض وما بقى إلا أهل السماء، فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم دود في أعناقهم فيموتون، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا فتطهر الأرض منهم. فيأجوج ومأجوج هاتان القبيلتان موجودتان، ولكن أين الله أعلم، من هم الله أعلم. بعض الناس يقول لك أهل الصين وكذا، وهذا كله يا أخوة لو كانوا هم أهل الصين إذا لما كانوا هؤلاء الآن ما ليسوا في سد. قال لك السد هو سور السين العظيم، هذا كلام كله في الشرع ما ينفع، لأن يجوز ما يجوز في يعني في سد وما يستطيع أن يخرجوا له، ولما يخرجوا تكون فتنة عظيمة، فالشر القادم من يجوز ما يجوز شر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف وقال فتح من ردمي يأجوج ومأجوج، وأشار بالسبابة والإبهام التي تليها. عند العرب يا أخوة كان عندهم إشارات، إذا يعمل هكذا معناها 53، هكذا معناها 93، هكذا لما يعمل 70، هكذا لما يعمل لكل حركة يد في معنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة والإبهام، بالسبابة والإبهام والتي تليها، قال بعضهم هكذا وقال بعضهم هكذا إلى غير ذلك. اليوم إشارة أنه فتح من ردمهم، فنسأل الله السلامة. فشر يأجوج ومأجوج قادم على الناس. فقالت زينب رضي الله عليها أنحلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، ما إذا كثر الخبث، يعني إذا كثر الخبيث في الناس المعاصي والبدع والشرك، وإذا كثرت هذه الأمور الأعمال الخبيثة والناء والبشر الخبيث، يعني المعاصي والناس إذا خبثت سرائرهم وأعمالهم والعياذ بالله، فيأتي الهلاك على الأمم، فنسأل الله السلامة. أما باب يعني أما وجهة وجود هذا الحديث في هذا الباب وهو الأمر المعروف والنهي المنكر، لأنه يا أخوة إذا ترك الأمر المعروف والنهي المنكر كثر الخبث وكثر الشر، أما إذا أمر الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر فيقل الشر بين الناس. بارك الله فيكم. حديث 189 باو شيتس اوف تويتش، دي Mutter der Gläubigen um الحكم زينب بن جحش überliefert. Einmal kam der Prophet zu mir und der Schreck steckte in seinen Gliedern. Und er sagte, La ilaha illallah. Wehe den Arabern wegen des nahenden Unheils. Ein Riss ist in der Mauer, die Gog und Magog zurückhält, und das Loch ist von der Größe. Und er zeigte mit Daumen, Zeigefinger und den Mittelfinger zusammen. Er sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, werden wir alle vernichtet, auch wenn unter uns gute Menschen sind? Er sagte, ja, wenn Schlechtes, wenn das Böse scheinbar wird oder sich vermehrt. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Zainab bin Jahsh, radhiyallahu anha, ist die Frau von unserem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Und der Prophet kam zu ihr und man hat an ihm gemerkt, dass der Prophet Muhammad sallam Angst gehabt hat. Er streckte, das wird vom Schrecken. Und er hat rotes Gesicht gehabt, sallallahu alaihi wa sallam. Und dann sagte er, La ilaha illallah. Er hat Bekenntnis von Tawhid hier ausgesprochen, damit er uns erklärt, dass dieses Wort die Festigung für uns ist im Leben und auch am letzten Tag. Und ohne dieses Wort, dann wird man keine Festigung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Wenn man La ilaha illallah richtig vom Herzen gesagt hat, bestätigt hat, dann wird man stark und dann wird man stabil auf dem richtigen Weg bleiben. Aber wenn man das nicht hat, dann wird man schnell in Versuchung geraten. Er sagte, وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ خَلَقْتَهُ. Wehe den Arabern. Wehe den Arabern oder wehe, wenn das gesprochen wird so, dass wir, es gibt ein Schrecken, es gibt ein etwas, was passieren wird, was schrecklich ist. Und wer hat hier den Arabern gesagt? Das gilt nicht nur für die Araber. Aber der Prophet hat das Wort hier Araber genommen, weil damals die meisten, die den Islam angenommen haben, Araber waren. Und die Araber haben die Flagge des Islam getragen. Das hat jetzt nicht mit den Arabern als nationales Volk hier sozusagen hier zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass der Prophet die Leute warnt, und weil die meisten Araber waren, der hat gesagt, wehe den Arabern. Vor einem Bösen oder vor etwas, was sehr nahe geworden ist. Und der hat erzählt, dass Gog und Magog für sie ist ein Riss in der Staudamm oder in der Mauer passierte. Mit Ya'juj und Ma'juj, die sind zwei Völker von den Türk-Völkern. Und Türk-Völker sind anders als Türken. Diese Ya'juj und Ma'juj waren zwei Stämme und sie haben Unheil gestiftet auf dieser Erde. Und als Dhul-Qarnayn, der König, als er auf die Erde umherreiste, dann kam er an ein Volk, sie haben ihm gesagt, Ya'juj und Ma'juj, sie machen Unheil. Kannst du uns schützen, kannst du uns helfen gegen diese Leute? Kannst du so eine Mauer oder Staudamm bauen, damit sie uns nicht mehr angreifen? Der sagte, ja, wenn ihr mir helft, dann mache ich das. Der hat Metalle geholt und der hat sich in zwei Hügeln eine Mauer gebaut und so konnte die Ya'juj und Ma'juj die anderen nicht mehr angreifen. Und diese Ya'juj und Ma'juj, die sind so wie gesperrt hinter dieser Mauer. Wo ist diese Mauer? Wo ist diese Mauer? Wo ist dieser Staudamm? Das wissen wir nicht. Nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß es. Und Ya'juj und Ma'juj versuchen jeden Tag diese Mauer durchzubrechen. Aber sie schaffen das nicht. Sie graben, bis vor diese, sage ich jetzt, Bohrung, dass sie rauskommen. Aber sie werden müde. Sie sagen, morgen machen wir weiter. Dann kommen sie am nächsten Tag, alles ist wieder da, als ob sie nicht angefangen haben. An dem Tag, wo sie rauskommen, dann sagen sie, wir machen das morgen, inshallah. Und dann am nächsten Tag kommen sie und dieses Loch oder diese Bohrung ist noch da. Und die durchbrechen, sie werden diese Mauer durchbrechen und rauskommen. Sie werden Unheil stiften. Und keiner kann gegen diese Leute stehen. Also keiner kann gegen sie kämpfen auch. Und sie werden gegen die Leute kämpfen Und dann kommen sie an die an See von Tabaria. Sie werden, die ersten von ihnen, die werden davon trinken, die letzten, die werden kein Wasser mehr finden, die zu viel sein werden. Und dann, wenn sie alle Leute besiegt haben, dann sagen sie, waren alle, die auf der Erde sind, besiegt, da bleiben die Himmelsbewohner. Dann schickt Allah subhanahu wa ta'ala Würmer, und sie, diese Würmer, die töten Ya'juj und Ma'juj, und dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala den Himmel regnen, und das wird besäubert von den Leichen von diesem Ya'juj und Ma'juj Volk. Das ist die Geschichte von Ya'juj und Ma'juj überhaupt. Aber ja, der Prophet sagte, dass ein Teil, so wie sein Daumen und Zeigefinger und Mittelfinger zusammen. Die Araber damals, die haben so solche Zeichen gehabt. Wenn er zeigt mit zwei Fingern, dann heißt das Bedeutung. Wenn er seinen Daumen und oder einen Kreis bildet mit seinem Daumen und Zeigefinger, das hat auch eine Bedeutung. Und er hat gesagt, das ist so klein, das Loch, was sie gemacht haben. Dann sagt er sinnend, werden wir vernichtet oder werden wir ruiniert, trotz dass wir gute Leute unter uns haben? Er sagte ja, wenn das Böse, das Schlechte scheinbar wird. Das Böse ist entweder in der Tat von den Menschen oder die Menschen selber sind böse. So eine Person ist böse selbst oder der tut böse Taten. Und hier, was hat das mit unserem Thema zu tun? Wir sprechen über das Buch, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Die Verbindung ist klar. Wenn die Leute nicht mehr zum Guten aufrufen und das Schlechte nicht mehr verbieten, dann wird das Böse scheinbar werden und dann wird die Strafe kommen. Und das ist hier klar, was der Prophet Muhammad gesagt hat in diesem Zusammenhang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Subhanakallah wa bihamdika. Diese Überlieferung ist eigentlich, wenn zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sage ich jetzt, den Riss so klein war, jetzt wie viel ist das geworden? Manche Leute behaupten, Ya'juj und Ma'juj wären die Chinesen und der chinesische Mauer wäre diese Mauer und so, das ist alles Quatsch. Und das kann man überhaupt nicht bestätigen. Und wären die Chinesen Ya'juj und Ma'juj, dann ist das nicht richtig, was hier gesagt wird. Deshalb, barakallahu fikum, man sollte solche Gedanken unterlassen und verlassen. Also Ya'juj und Ma'juj, die sind hinter einer Mauer und die werden eines Tages rauskommen. Wann? Allahu a'lam. Aber wir wissen genau, das wird nach Jesus alaihi salam sein. Nicht. Das wird in der Zeit von Jesus a.s. und nicht davor. Wallahu a'lam. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal iyyakum wal-julusu fi al-turuqat. Faqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina bud natahaddathu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idha abaytum illa al-majlis fa'tu al-tariqa haqqah. Qalu wa ma haqqu al-tariq ya Rasulullah. قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه. الجلوس في الطرقات حذرها منه النبي صلى الله عليه وسلم. أن الإنسان يأتي في طريق الناس ويجلس هكذا مجموعة مع بعض. فقالوا ما لنا من مجالسنا بد، لأنه يقول الجلوس في الطرقات فيه مفاسد. سأل ينظر إلى آخرين، ممكن يقول كلمة يزعج الآخرين، يؤذيهم في طريقهم. فقال فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر، يعني تغضوا أبصاركم عمن يمر، ما تنظروا للرجال النساء وتراقبوا الناس ماذا يفعلون. ثم كف الأذى، أي ما تؤذوا الناس لا بالقول ولا بالفعل. ورد السلام، إذا سلم عليكم أحد أن تردوا عليه السلام. والأمر بالمعروف، فرأيتم منكرا وعفوا إذا أردتم أن يعني إذا أمرتم بشيء رأيتم أحد مقصر في شيء فتأمره بالمعروف، وإذا رأيتم أحدا يفعل منكرا تنهون عن المنكر. إذا حق الطريق غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما وجه مناسبة هذا الحديث لبابنا؟ الوجه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بارك الله فيكم. أبو سعيد الخدري بليفة dass der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم sagte: Setzt euch nicht an die Ränder der Wege. Die Gefährten bemerkten: O Prophet, wir haben keinen anderen Platz, an dem wir sitzen und Angelegenheiten besprechen können. Er sagte: Wenn das so ist, dann erledigt eure Angelegenheiten den Sitten der Wege entsprechend. Sie fragten: O Gesandter, was ist die Sitte der Wege? Er sagte: Haltet eure Blicke niedergeschlagen, säubert lasst die Leute verschont bleiben von dem Schlechten, antwortet auf den Friedengruß, tut das Gute oder gebietet das Gute und verbietet das Üble oder das Schlechte. Hier komischerweise sagt es, säubert die Wege von widrigen Gegenständen. Kaffel Adha ist nicht das. Das ist eine falsche Übersetzung. Barakallahu fikum, da soll man aufpassen. Kaffel Adha, das bedeutet, dass man die anderen verschont lässt von seiner Zunge und von seiner Hand. Das bedeutet, dass man die anderen keinen Schaden zufügt. Auf jeden Fall, das heißt, sie saßen am Rande des Weges. Es ist kein Problem, aber der Prophet hat das kritisiert, dass man sowas macht. Der sagte, der hat gewarnt, dass man an die Ränder der Wege bleibt. Aber subhanallah, die haben gesagt, ja, wir haben keinen anderen Platz. Der Prophet sagte, wenn ihr das unbedingt machen wollt, wenn es keine andere Möglichkeit gäbe, dann macht ihr das, aber es gibt ein Recht des Weges. Und das ist so, oder Sitten, dass man erstmal die Blicke senkt, dass man die Leute nicht beobachtet, Männer oder Frauen. Zweitens, dass man den anderen keine Schaden zufügt. Drittens, wenn jemand euch begrüßt, dann erwidert den Gruß zurück und ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte. Das hat mit unserem Thema direkt zu tun, mit dem Guten gebieten und das Schlechte verbieten. Das ist hier. Das heißt, man sollte eigentlich am Rand des Weges nicht stehen und nicht sitzen. Das sollte man das nicht machen. Außer, dass man gezwungen ist, um mit jemandem zu sprechen. Und wenn man auf der Straße oder auf dem Weg ist und die Leute kommen vorbei oder die sagen etwas, dann sollte man zum Beispiel begrüßen, sollte man kein Schlechtes machen und das Gute gewinnen, das Schlechte verbieten. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك أن انتفع به قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. هذا فيه مسألة تغيير المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد هذا الرجل ذهب فقال له يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، يعني هذا الذهب سيكون عليه جمرة من النار ويجعلها في يده، يعني هل أنت تحمل جمرة وتجعلها في يدك؟ أكيد لا. فهذا الخاتم هو جمرة من النار، لأنه خاتم الذهب حرام ولبس الذهب حرام للرجال، ما يجوز للرجل أن يلبس لا خاتم الذهب ولا يلبس الذهب. أما بالنسبة للنساء فأمر آخر، بالنسبة للنساء فأمر آخر، فهو جائز لقوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي هن النساء ينشأن في الحلية يعني عندهن الزينة وكذا، ومنها الذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب حرام على ذكور أمتي، حلال على نسائها أو لنسائها. لذلك الإنسان لما يرى مثل هذا الأمر يدعو أولا، يدعو الناس ثم يأمر بالمعروف وثم يغير، وليس أن الإنسان يأتي مباشرة ويفعل ذلك. فقال للرجل: خذ خاتمك. قال: كيف؟ وألم أما سمعتم يعني النبي صلى الله عليه وسلم طرحه، فكيف أنا أقوم بهذا الفعل؟ وهذا هو المؤمن الصادق، إذا أتاه أمر الله، أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان له إلا أن يسلم لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. ابن عباس برشتته eines Tages sagte Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم einen Mann, der einen goldenen Ring am Finger trug. Der Prophet صلى الله عليه وسلم nahm den Ring von seinem Finger und warf ihn weg, wobei er sagte: Wer auch immer ein Stück glühender Kohle auf seine Hand legen will, der lege sie darauf. Nachdem der Prophet gegangen war, wurde der Mann aufgefordert, den Ring aufzuheben und ihn auf andere Weise zu verwenden. Daraufhin sagte er: Bei Allah, nun, da der Prophet diesen Ring weggeworfen hat, werde ich ihn niemals aufheben. Das ist sein Muslim. Das heißt, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesehen bei ihm. Ein Ring, ein goldener Ring für einen Muslim oder überhaupt Gold für einen Muslim ist verboten für die Männer. Für die Frauen ist es erlaubt, aber für die Männer nicht. Und deshalb der Prophet sagte: Was ist los mit euch? Einer von euch, der nimmt eine glühende Kohle in der Hand, wirst du glühende Kohle in der Hand nehmen? So wir sagen: Natürlich nicht, ich werde das nicht machen. Dann wieso nimmst du einen goldenen Ring? Oder trägst du einen goldenen Ring in deinen Finger? Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallam: Ihr dürft das nicht machen. Und er hat von ihm das genommen und weggeschmissen. Der Prophet darf das, weil er Anführer der Muslime ist, Oberhaupt der Muslime ist. Aber wir nicht, wir können das nicht so wie der Prophet Muhammad sallam machen. Außer dass wir sozusagen den Auftrag haben, sowas zu machen. Bei deinem Kind kannst du zum Beispiel machen, bei deiner Frau oder bei deiner Familie, aber bei den anderen nicht. Das ist anders. Sabarakallahu fikum, wenn man das Gute gebietet, das Schlechte verbietet, dann sollte erstmal anfangen mit Aufklärung, mit Dauer. Dann Aufforderung, dann zuletzt kommt die Sache, dass man selber ändert. Und diese Änderung ist nicht für jeden. Dass man jetzt, du siehst zum Beispiel eine Person, der hat goldenen Ring, du kannst nicht zu ihm gehen einfach und wegmachen. Dann verursachst du ein Problem. Aber du sagst ihm: Achi, barakallahu fik, der Prophet Muhammad sallam sagte, ein Muslim darf nicht Gold tragen und Seide tragen, und du sollst aufpassen, der Prophet sagte, das ist eine glühende oder das ist glühende Kohle, wenn man goldenen Ring oder Gold trägt für die Männer. Du klärst auf, das ist deine Aufgabe. Und das ist das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Und subhanallah, der Mann, der Sahabi, der hat gesagt, als nachdem der Prophet gegangen ist, die Leute haben gesagt: Nimm deinen Ring. Der hat gesagt: Subhanallah, wie soll ich das nehmen? Der Prophet, habt ihr nicht gesehen? Der Prophet hat das weggeworfen. Ich nehme das nicht mehr. Und subhanallah, das sind die Sahaba, tuallahu alayhi. Sie haben dem Propheten gefolgt, und als er ein Wort gesagt hat, dann haben sie sofort praktiziert. Und so sollten wir sein eigentlich. Wenn Allah sagt, wenn der Prophet sagt, dann sollten wir uns ergeben und wir sollen das annehmen. Nicht, dass wir weiter diskutieren und nein, und das wollen wir nicht, das können wir nicht. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. وعن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذة بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. يا أخوة، هذا الحديث فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر للوالي. عبيد الله بن زياد كان والي، فأتاه عائذ بن عمر وقال له: شر الرعاء الحطمة. الحطمة يعني الذي، يا أخوة، الذي يظلم، فما تظلم. فقال له: اجلس، أنت من نخالة أصحاب محمد، يعني من بقاياهم، لست شيء. قال له: أصحاب محمد ما كان فيهم نخالة، يعني ما كان فيهم النخالة. شو هي يا أخوة؟ النخالة هو القشر الذي يبقى من القمح، يعني الذي لا يستفاد منه شيء، يعني الفضلات. فقال له: في أصحاب محمد ما كان في نخالة، إنما النخالة أتت بعده، يعني أمثالكم النخالة. وهذا يقوله للأمير. فشوف كلمة حق عند سلطان ده، ما يتكلم في ظهره، إنما ذهب إليه وتكلم له وأمره بتقوى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، بارك الله فيكم. الحسن البصري اتسيلتي دس عائذ بن عمر، عائذ بن عمر اتسو عبيد الله بن زياد gegangen ist und er sagte ihm: O mein Sohn, ich hörte Allahs Gesandten sagen, der schlimmste Herrscher ist derjenige, der zerstört, der Unrecht tut. Pass auf, dass du nicht so wirst. Da sagte Ubaydullah bin Ziyad: Setze dich, du bist wie die Sprüh unter den Gefährten des Propheten. Ha'ith erwiderte: Es gab sowas nicht zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Sahaba, aber dieser Spruch kam nach den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das war bei den anderen. Also du bist das. Das wird dieser Spruch, barakallahu fikum, was mit dem, das ist diese Schicht, das ist die äußere Schicht von Weizen. Und normalerweise, das nutzt man nicht, das kann man nicht verwenden. Und er hat ihm gesagt: Du bist das. Der Sahabi, der hat ihm das gesagt. Der hat gesagt: Es gibt bei Sahabi sowas nicht. Weil die Sahabi die Besten waren. Und die waren Leute, die Allah gefürchtet haben. Aber du, Ubaydullah bin Ziyad, und in deiner Zeit gibt es sowas. Und er hat ihm gesagt: Fürchte Allah. Und du sollst nicht von den ungerechten Herrscher werden. Und das ist das gute Gebiet und das schlechte Gebiet. Auch mit dem Anführer oder mit dem sozusagen Oberhaupt. Aber Ha'id hat das gemacht in sein Gesicht. Und er hat ihm gesagt, direkt. Nicht, dass er tausende von Kilometern entfernt ist und er redet von ihm. Aber wenn er ihn trifft, dann sagt er gar nicht. Das haben wir Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. سبحان الله. يعني إما أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر أو ستدعون الله ولن يستجيب لكم. يعني إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلن يستجاب دعاؤكم. هذا هو المعنى. وأمر النبي أمرنا بأن نعمل المعروف ونهي عن المنكر، وبقسم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا يجوز القسم في الفتية، يجوز القسم من دون أن يطلب الناس منك القسم. تقول: والله أن هذا الشيء حرام أو والله أن هذا الشيء حلال، ولكن تكون متأكد، ما تروح هكذا والله من راسك. فانتبه، فأمر المعروف نهي منكر، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، يدعى الله فلا يستجيب. نسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم. حذيفة رضوان الله عليه برichtet, dass der Prophet sagte: Bei Allah, in dessen Händen mein Leben ist, entweder ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte, oder Allah wird gewiss Strafe über euch senden. Und dann werdet ihr beten, aber eure Bitten oder eure Bitten werden nicht erhört. Erhört werden. Das ist bei At-Tirmidhi und das ist Hassan. Das heißt, entweder gebietet ihr das Gute und verbietet ihr das Schlechte, oder werdet ihr Strafe von Allah bekommen. Und diese Strafe, Zeichen davon, oder Wirkung von dieser Strafe ist, ihr werdet sagen: Oh Allah, oh Allah, Allah wird von euch nicht mehr annehmen. Das ist die Gefahr, dass die Muslime diese Handlung verlassen. Und zwar das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Wenn die das verlassen, dann gibt es diese Strafe. Und das ist natürlich, barakallahu fikum, der Prophet hat angefangen mit Schwur, indem er gesagt hat: Bei Allah. Und bei Fatwa darf man auch sagen: Bei Allah. Aber da muss man aufpassen. Nicht, dass man etwas jedes Mal bei Allah sagt, und da sagt man nicht die Wahrheit. Aber hier, was mit unserem Thema zu tun hat, was mit unserem Thema zu tun hat, ist das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Also wenn du das machen kannst, wenn du das machen kannst, angenommen, du siehst eine Person, die macht schlecht, sagst du dieser Person: Das ist schlecht, was du machst, weil in unserer Religion so und so ist. Wenn wir alle aber nicht sagen, dann wird diese Person weitermachen. Und die anderen, die werden ihn sehen, die denken, er macht richtig. Und dann machen sie weiter. Und von 1 haben wir 2, von 2, 4, und von 4, 8, und von 8, 16, und so weiter. Und später gibt es so viele Leute, die das Schlechte machen. Und wenn jemand dann kommt und der sagt ihnen, das ist schlecht, die werden von ihm nicht mehr annehmen. Weil das zur Gewohnheit geworden ist. Das schlecht ist. Versuche mal heute ein paar Leuten zu sagen, das ist falsch, was du machst. Er sagt dir: Ach, du bist streng, lass mal, bist du verrückt geworden. Aber wenn die Leute Haram begehen und schlecht machen, sagen wir: Ah, die sind schlau, schau mal, wie viel Geld er hat. Ja, aber woher hat er das Geld? Soll man sich fragen, woher? Der hat einer geklaut, der andere mit Drogen, der dritte mit Lotterie oder Spielotheken und so. Und dann am Ende denke ich mir: Ja, der ist gut. Der ist nicht gut. Der hat dich in die Hölle gebracht, der Arme. Deshalb das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, ist sehr wichtig. Und dass man direkt mit den Leuten spricht und nicht, dass man hinter den Rücken redet. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. الحديث رواه أبو داود والترمذي. أفضل الجهاد كلمة عدل أو كلمة حق عند سلطان جائر. أما كلمة العدل عند السلطان العادل فما فيها مشكلة، لأنه عادل أصلا. بالعكس، كلمة باطل عند سلطان عادل هذه خطيرة، لأنه السلطان عادل، فلما تكون عنده باطل سيعاقبك على الباطل. الثالثة كلمة حق عند سلطان جائر يعني ظالم، وهذا أفضل الجهاد، لأنه قد يقتلك عنده. ليس أنت جالس في أوروبا وهو جالس في بلاد أخرى وتكلم فيه، فلما تذهب لبلادك تمدحه. وصلى الله العافية والسلامة. والرابعة كلمة باطل عند سلطان جائر، وهذا أقبح شيء، وهذا أقبح شيء، لأنك تدعمه وتعينه على الظلم والعياذ بالله. أما الإنسان إذا ما استطاع يقول كلمة الحق فيسكت، سكوت وينكر بقلبه ولكن لا يتابع. ونقل أفضل الجهاد، وفيه دليل على أن ليس الجهاد كما يفهم البعض أنه هو فقط السيف. قالون أفضل الجهاد كلمة حق، لاحظ ما قال قتال وإنما قال كلمة الحق، الصدق أن تصدع بالحق. ولكل سلطان أو أمير بطانتان، بطانة سوء تأمره بالمنكر فتنهاه عن المعروف، وبطانة خير تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. وإذا الله سبحانه وتعالى أحب هذا السلطان هيأ له بطانة خير، بطانة عدل وليست بطانة سوء. فنسأل الله العافية والسلامة. أبو سعيد الخدري بليفة dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, der beste Dschihad ist ein wahres Wort zu einem ungerechten Herrscher. Das war Abu Dawud und At-Tirmidhi. Die Übersetzung ist, das beste Dschihad ist ein wahres Wort zu einem ungerechten Herrscher bei ihm. Bitte, wir müssen dieses Wort bei ihm hinzufügen, weil das sehr wichtig ist. Das heißt, du begegnest ihm und du sagst ihm die Wahrheit. Es gibt verschiedene Arten von Herrschern. Es gibt Herrscher, die gerecht sind und Herrscher, die ungerecht sind. Und es gibt Herrscher, die sozusagen zum Teil gerecht oder ungerecht sind. Und was mehr ist, das wird, wenn die Ungerechtigkeit mehr ist, dann ist er ungerecht. Und wenn die Gerechtigkeit mehr ist, dann ist er gerecht. Aber der ist Mensch auch, der Herrscher. Und er macht auch Fehler wie alle anderen Menschen. Und der Herrscher hat ein Herrscher könnte eine gute Gruppe um sich haben, die ihm helfen. Die sagen ihm, mach das Gute, verlass das Schlechte. Und es kann sein, dass er eine schlechte Gruppe um sich hat. Die sagen ihm nicht nur das Gute, sondern die wollen nur ihre Interessen haben. Und wenn man die Wahrheit bei einem Herrscher sagt, oder wenn man ihn kritisiert, oder wenn man ihm sagt, fürchte Allah, dass es schlecht was du machst oder Gutes machst, das hat verschiedene Arten. Ein gerechter Herrscher, du sagst bei ihm die Wahrheit, der wird dich belohnen. Ein gerechter Herrscher, du sagst bei ihm nicht die Wahrheit, sondern du sagst etwas Schlechtes, der wird dich bestrafen. Ein Herrscher, der schlecht ist, ungerecht ist, und du sagst ihm bei ihm Unwahres, damit er weiter das macht, das ist das Schlimmste, weil du ihn unterstützt, dass er weiter Schlechtes macht. Ein Herrscher, der ungerecht ist, du sagst bei ihm die Wahrheit und du gibst ihm Anweisungen, dass er schlecht macht. Bei ihm aber, wenn er dich tötet, dann bist du ein Schahid. Und das ist das Beste vom Dschihad. Und das ist der Beweis auch, dass Dschihad nicht das ist, was die meisten denken, dass man mit Schwert oder mit Waffen kämpft. Weil manche Leute denken, Dschihad ist nur Kampf. Aber das ist nicht so, Barakallahu. Sondern dieses Wort, was man einem Herrscher sagt, aber bei ihm, und nochmal sage ich, bei ihm, nicht, dass man in Europa hier sitzt und da redet man von den Herrschern. Und wenn man bei ihnen ist, dann lobt man sie und da sagt man gar nichts. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb der tapfere und der richtige Muslim ist derjenige, der zu den Leuten direkt spricht, nicht hinter dem Rücken. Auch wenn die Herrscher sind, sagen sie, ja, der wird uns töten. Ja, dann schweig. Sag ja, wie? Der macht schlecht. Okay, dann rede nicht von ihm direkt. Rede über das Schlechte und warne vor dem Schlechten. So ist das im Islam. Aber was wir heute haben, eine Person in Europa, diese Regierungen, diese Anführer und diese Anführer, und das sind die Grund. Und was bist du? Was bist du? Der Prophet sagte, inda, bei ihm, bei und nicht weit, weil du weißt, hier, der kann dir nicht machen. Und das ist das Beste, und der Dschihad, das wird Dschihad auch ist mit einem Wort. Und das ist das Beste, besser als Kampf. Hier, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deshalb soll jemand das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, wenn das auch bei einem Herrscher ist. Für Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز الغرز هو ركاب كور الجمل، يعني الركاب لما الإنسان يركب على الدابة يضع رجله في هذا الركاب حتى يسمى الغرز، موضع الرجل حتى تركب فوق الدابة. الحديث واضح بارك الله فيكم. Das nächste Hadith ist von Abu Abdullah Tariq ibn Shihab al-Bajli Al-Ahmasi. Er erzählte, während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerade seinen Fuß in den Steigebügel setzte, ein Mann sagte ihm: Was ist die beste Art von Dschihad? Der Prophet sagte, ein wahres Wort zu einem oder bei einem ungerechten Herrscher. Ein wahres Wort bei einem ungerechten Herrscher. Das ist die gleiche, das bei An-Nasa'i. Das ist das gleiche, was wir schon erklärt haben. Hadith 201. An Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله عفوا وشريبه وقعيده أكيله يعني يأكل معه وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتطيرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولكن يا أخوة هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف وباعتبار أن الحديث ضعيف فإن شاء الله لن نتكلم عليه كثيرا ولو صح الحديث واضح في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأن الإنسان إذا ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر قد يصيبه عذاب من الله سبحانه وتعالى. Barakallahu fikum, bei mir Hadith 201, bei euch Hadith 196. Diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Und weil das schwache Überlieferung ist, dann sparen wir uns diese Überlieferung. Barakallahu fikum, wa jazakum Allah khayran. Wa an Abi Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, qal, Ya ayyuhal nas, إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أي يعمهم الله بعقاب منه. رواه داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وهذا هو الحديث الأخير في هذا الباب، هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب. وهذه الآية عظيمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الإنسان إذا سمع الآية هكذا مباشرة، الوهلة الأولى يظن قل الحمد لله أنا مهتدي أنا أصلي كذا ما لي علاقة بالآخرين، خلاص عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولكن ليس المعنى هكذا، ليس المعنى هكذا. وأبو بكر رضوان الله عليه لماذا قال لهم أنتم تقرؤوها؟ لأن البعض فهم هذا الفهم، نحن ما نعرف ولا ننكر ولا نقول شيء، علينا أنفسنا وخلاص. فقال لا، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم أو يعمهم الله بعقاب منه. يعني إذا رأيت العاصي يعصي والظالم يظلم وأنت تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وترك ذلك وترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آنذاك سينزل الله سبحانه وتعالى عليهم عذاب ولن يستجيب دعاءهم كما مر في الحديث الذي سبق. فإذا المعنى أنت عليك نفسك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأديت الذي عليك ونصحت في الله فعليك بنفسك، لا يضرك الآن الذي ضل لأنك فعلت الذي فعلت الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، ولا يضرك أهل الضلال لن يستطيع أن يضرك لأنك على الحق لأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الضرر، ليس هذا ما يضرك، وإنما هذا يرفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى. فالمعنى إذا اهتديت أنت لا يضرك ضلال الآخرين لأنك أنت مهتدي، وإذا استقمت فلا يضرك أن الآخر لا يستقيم. ولكن ما الذي عليك؟ عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما إذا رأيت الضال ورأيت الظالم وما فعلت فإن الله سينزل على هذه الأمة، يعني الأمة إذا رأت الظالم وما فعلت شيء فسينزل عليها عذاب، فنسأل الله السلامة. وهذا فيه مسألة، وهي أن الإنسان يجب أن يفهم القرآن ويجب أن يفهم تفسير القرآن وليس يفسر على مزاجه وعلى هواه. قد تأتي آية هو يعني الآية هنا عليكم أنفسكم يقول لك إيه الله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنا إيش دخلني علي نفسي هذا يوم القيامة نفسي. أما في الدنيا نفسي وغيري، لأنه نفسي مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا ركبوا سفينة واستهموا فكان منهم في الطابق الأعلى ومنهم في الطابق الأسفل، مر معنا هذا الحديث. فلو تركناهم قلنا نفسي هذا فعل عمل ثقب في السفينة وغرق الكل، لذلك انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. يجب على الإنسان أن يعتني بكتاب الله وأن يفهم كتاب الله كما أتانا هذا الفهم عن الصحابة رضوان الله عليهم. بارك الله فيكم. Das letzte Hadith in diesem Kapitel, und zwar das von Abu Bakr, radhiyallahu anhu. Abu Bakr al-Siddiq sagte zu den Anwesenden: O ihr Menschen, ihr lest den Koran oder die Koran-Aya. O ihr, die den richtigen Glauben verinnerlicht habt, ihr seid nur für euch selbst verantwortlich. Wer irre geht, kann euch keinen Schaden zufügen. solange ihr selbst recht geleitet seid zu Allah, wird euer aller Rückkehr sein, dann wird er euch Kunde davon geben, was ihr zu tun pflegt. Das ist die Sura 5, die Aya 105, das ist Sura Al-Ma'idah. Dann sagte Abu Bakr, ich habe gewiss den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagen hören, wenn die Leute jemanden Unrecht handeln sehen und ihn nicht davon zurückhalten, es ist nur gerecht, wenn sie Allah straft. Das stimmt nicht. Die Übersetzung stimmt nicht. Das ist nicht so. Das bedeutet, die Übersetzung ist Barakallahu Fikum. Das stimmt nicht. Ich weiß nicht. Ja, die Nummer ist bei euch 197. 197 ist das. Abu Bakr sagte, wenn die Leute den Ungerechten sehen und die weisen ihn nicht zurück, dann wird Allah sie alle eine Strafe verhängen. Ja, ummahum, das bedeutet, das ist alle von allgemein. Die werden eine Strafe bekommen. Aber ich weiß nicht jetzt, hier ist es nur gerecht, wenn Allah sie alle straft. Ist es nur gerecht? Woher haben sie das? Weiß ich nicht hier. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall, diese Überlieferung ist wichtig, weil manche Leute den Koran falsch verstehen. Und wenn man diese Ayah allgemein, ja, ihr seid für euch selber verantwortlich. Wenn die Leute irregierend sind, dann können euch keinen Schaden zufügen. Wenn man sagt, ja, hauptsächlich meine Person und hauptsächlich ich und was die anderen tun und was die anderen machen, das ist ihre Sache. Aber das ist nicht hier die Bedeutung von der Ayah. Und deshalb Abu Bakr Radwanullah alayhi, Abu Bakr Radwanullah alayhi hat hier das erklärt, indem er den Leuten diese Anweisung gegeben hat. Der sagte ihnen, aufpassen, nicht, dass ihr denkt, dass die Ayah so bedeutet, ich bin nur für mich verantwortlich, ist mir egal, was die anderen tun, nein. Sondern die Ayah bedeutet, solange du auf dem richtigen Weg bist, dann solltest du das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Und wenn du das machst, dann können die anderen mit dir nicht anfangen. Das wird, wenn du deine Pflichten gemacht hast und wenn du deine Verantwortung gezeigt hast, getragen hast, dann können sie das nicht, dann können sie dir keinen Schaden zufügen. Und das ist hier wichtig in diesem Zusammenhang, zwei Themen zu verstehen. Erstens, Barakallahu fikum, dass man den Koran richtig verstehen muss. Und nicht, dass man etwas liest und von sich selber erklärt und dann denkt man, ja, die Ayah ist so. Obwohl jetzt, wenn man das liest, dann denkt man, ja, die Bedeutung ist das. Ja, aber die Wörter haben diese Bedeutung. Aber Zusammenhang der Ayah und wie das erklärt wird, können die Sahaba uns erklären. Und die Erklärung kommt hier von Abu Bakr, Radwanullahi alayhi. Dann die Wichtigkeit von Al-Amr al-Ma'ruf und Nahy al-Munkar, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Und das ist hier, Abu Bakr sagte, wenn man jemanden sieht, diese Person tut Unrecht und man sagt ihm gar nicht, dass du Unrecht tust, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns alle bestrafen oder Strafe verhängen. Und das ist die Sache. Leider heutzutage, man sieht die Leute, die machen schlecht, sagt man, ja, aber der macht falsch, der betet falsch oder der macht etwas falsch. Sag, ja, lass ihn, das ist nicht mein Problem. Wie, das ist nicht mein Problem? Wenn wir eine Person, jetzt zum Beispiel eine Person kommt und der betet falsch und keiner sagt ihm was, da denken, er selber denkt, dass er richtig macht, erstmal, und der macht weiter falsch Und vielleicht eine Person sieht ihn und keiner sagt ihm, dass er falsch ist, dann denkt er auch, dass er falsch, dass er richtig macht, und dann wird er auch Fehler machen. Er wird ihm folgen. Aber mit den Regeln, die wir haben, wir sollen uns an die Regeln halten. Das heißt, wie man das Gute gebietet, das Schlechte verbietet. Und nicht so nach meinem Hauer oder nach deinem Hauer oder nach meiner Meinung oder nach deiner Meinung. Deshalb sollen wir aufpassen, Barakallahu fikum. Und das ist sehr wichtig, dass man das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Und direkt, nicht, dass man, wie wir schon erzählt haben, dass man immer hinter dem Rücken redet. Will man das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, dann geht man zu der Person. Achi, barakallahu fikum, jazakallahu khair, nasiha fa Allah. Das ist richtig, das ist falsch, mach das anders und sowas. Mit Weisheit. Und fertig. Aber wenn man sagt, nur Nefsi, Nefsi, meine Person ist mir egal, was die anderen tun, das ist nicht vom Islam. Weil wir Muslime, weil Allah subhanahu wa ta'ala, weil wir Muslime Koran haben und weil wir an Allah glauben subhanahu wa ta'ala, und Allah hat uns im Koran gesagt, Allah wird kein Dorf oder kein Land oder kein Volk bestrafen, solange diese Leute versuchen, Gutes zu tun und das Schlechte zu ändern zum Guten. Muslihun, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Die Leute, die versuchen, selber Gutes zu machen und das Schlechte bei den anderen zu ändern, indem man das Gute tut. Und das ist Barakallahu fikum, unser Kapitel. Und das war das letzte Hadith in Kapitel 23 vom ersten Buch von Riyad Salihin. Das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Für die Brüder und Schwestern im Internet, inshallah. Der Unterricht fängt jetzt nicht mehr 19 Uhr an, ja? Nicht mehr 19 Uhr an, sondern 20 Uhr bilni ta'ala. Und deshalb der Unterricht fängt 20 Uhr an oder 20 Uhr 5 so ungefähr, deshalb versucht mal ab 20 Uhr im Raum zu sein, und das ist bis Salat al-Isha. Jetzt in ein paar Minuten werden wir inshallah in 3 Minuten Salat al-Isha beten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam festigen. والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته